Die Theorie könnte doch plattgewalzt werden, sage ich mal. Das ist nett formuliert, ja. Hallo und herzlich willkommen zum 8. Audiokommentar des Conan-Casts. Heute schauen wir gemeinsam mit euch den 20. Detective Conan-Film Der dunkelste Albtraum, wahlweise auf DVD, Blu-ray oder auf der Anime On Demand Fassung. Und mit dabei ist heute auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, schönen guten Tag. Genau, ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Ich begrüße Johannes. Hallo Johannes. Guten Tag, hallo. Und mit dabei ist auch unser Audiokommentar Stargast Lukas. Hallo Lukas. Ja, guten Tag oder guten Abend. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, den 20. Con-Film mit euch zusammen zu schauen. Genau, und dann fangen wir direkt mal an und erzählen euch einmal, wie oft wir den Film denn schon gesehen haben, damit ihr grobe Vorstellung davon habt, wie gut wir uns mit diesem Film auskennen. Ich mache mal den Anfang. Ich habe den Film bisher einmal gesehen mit deutscher Synchronisation, habe tatsächlich so lange gewartet und schaue ihn heute dann mit euch zum zweiten Mal an. Wie oft habt ihr den Film schon gesehen? Ich hatte den Film nach dem japanischen Home-Media-Release 2-3 Mal gesehen, über ein paar Monate verteilt. Und heute ist mein erstes Mal mit deutscher Synchronisation. Ja, ich habe den Film bisher einmal gesehen, auf Deutsch vor ein paar Wochen. Auf Japanisch habe ich ihn diesmal noch gar nicht gesehen. Und ja, wie gesagt, vor ein paar Wochen dann das erste Mal auf Deutsch. Und ja, heute mit euch schaue ich ihn dann ein zweites Mal. Ja, und bei mir ist das so, ich hatte jetzt einmal auf Japanisch geschaut und werde jetzt zusammen das erste Mal auf Deutsch schauen und bin schon gespannt auf die Synchronisation. Ja, bei mir ist es jetzt sogar schon das dritte Mal, diesmal auch das zweite Mal auf Deutsch. Vor allen Dingen halt auch für die deutschen Fans ist es recht auch interessant, ja. Vor allen Dingen, weil neue Charaktere nach Deutschland kommen und natürlich auch Umbesetzung oder auch Neubesetzung, was den Sprechercast angeht. Deswegen bin ich sehr gespannt, auch jetzt zum zweiten Mal nochmal den Film auf Deutsch sehen zu können. Genau, ja, wunderbar. Und dann kurz noch der Hinweis darauf, wie ein Audiokommentar überhaupt funktioniert. Das dürft ihr euch ja vielleicht gefragt haben, wenn ihr jetzt auf diesen Audiokommentar hier geklickt habt. Genau, ihr habt am besten die Blu-ray-Fassung oder die Anime-on-Demand-Fassung euch gekauft oder wahlweise auch geliehen bei Anime-on-Demand oder im Blu-ray-Verleih eures Vertrauens. Ihr könnt auch die DVD gekauft haben, allerdings gibt es dann ein paar zeitliche Unterschiede, denn wir werden gleich zeitgleich zu dieser Blu-ray- oder Anime-on-Demand-Fassung unsere Kommentare einsprechen, die ihr dann später, also jetzt, wenn ihr gerade das hört, direkt aufs Ohr bekommt, während ihr dann den Film gleich zeitgleich mit uns startet. Ja, falls ihr das Prinzip noch nicht kennt, wir haben auch schon diverse andere Audiokommentare gemacht zu zahlreichen anderen Filmen, unter anderem auch zu dem TV-Special und zu der gesamten Magic Kaito-Reihe, zu der ersten Magic Kaito-Reihe. Ja, genau, und da würde ich sagen, starten wir jetzt am besten gemeinsam die Blu-ray oder Anime-on-Demand-Fassung in 5, 4, 3, 2, 1, Start! Und es geht gleich mysteriös los mit japanischen Schriftzeichen. Ja, ein interessanter Start, wie ich finde, mit Charakteren, die man so noch nicht kennt, wenn man den Film noch nicht gesehen hat. Auch sehr atmosphärisch von der Musik her, fast so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Genau, hier auch gerne nochmal der Hinweis, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und jetzt zum ersten Mal mit unserem Kommentar schauen wollt, bitte im besten Fall unsere Kommentare erstmal hinten anstellen und den Film einmal so alleine komplett schauen, denn wenn ihr die ganze Zeit unsere Kommentare aufs Ohr bekommt, ist es vielleicht doch etwas schwieriger, dem Film hier komplett folgen zu können. Von daher, im Interesse aller ist es sinnvoll, den Film vorher einmal komplett gesehen zu haben. Genau, ja, die wird dann auch noch etwas vertrauter über im Laufe des Films. Ist ja auch tatsächlich das erste Mal, dass Bourbon bzw. Amuro oder Amuro, wie er hier immer genannt wird, in der Detective Conan Serie auf Deutsch auftritt. Interessant ist es natürlich auch für die Fans, die auf dem aktuellen deutschen Stand sind, ja, also was den japanischen Stand überhaupt noch gar nicht berührt haben, ja. Sind es ja wirklich Hauptcharaktere oder Charaktere, die man ja so überhaupt doch gar nicht gesehen hat. Ja. Was natürlich auch schön ist, dass das natürlich dann auch Shinichi wieder beim Anfang in seinem Anfangsplädoyer natürlich auch wieder wunderbar erklärt. Also bis hierhin gefällt mir der Film ja schon ganz gut. Ja, okay. So dieses rasante Opening, das hat schon was. Ja, auch wenn der Sprung von dieser Dame aus dem Fenster an den Fahnenmast, naja. Hochspektakulär. Ja, ich glaube bei einer, als ich das mit meinem jemand zusammen gesehen habe, da haben wir beide instinktiv, als wir die Szene wieder gesehen haben, Bullshit gerufen. Jetzt kommt Bullshit, Bullshit. Ja, aber Conan Action halt. Ja, aber die sich ja auch im Laufe der Filmreihe ja auch erst nach und nach so wirklich ja, gesteigert hat. Ne? So, das ist... naja, also Film 1 hat so schon Verfolgungsjagden mit Fahrrädern und Explosionen. Das ist schon richtig, ja, aber nur wenn ich mir jetzt überlege, so jetzt auch was wirklich diesen neuen Film angeht, wo man dann auch wirklich auch ab dem Zeitpunkt, wo man diese Blu-ray-Fassung mit dazu bekommen hat, muss ich sagen, dass es doch recht extrem geworden ist. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach nur der Meinung, dass es mir ab dem Zeitpunkt erst aufgefallen ist, ja. Ja, aber auch, ich glaube, du meinst speziell diese Verfolgungsjagden oder die Action-Szenen am Anfang, die es ja sonst immer nicht wirklich gab, bevor das Conan-Opening sozusagen kommt. Das war ja früher wahrscheinlich, also nach meinem Empfinden auch nicht so oder nicht so stark der Fall. Film 15. Ja, stimmt. Ja. Aber ja, bei diesem Film ist das Intro wirklich schon extrem lang. Ich glaube, am Ende sind es 8 Minuten, bis das typische Film-Opening kommt. Das sehen wir ja gleich noch, aber ja, das ist schon wirklich ziemlich lang. Also ich muss schon sagen, Bourbon wirkt schon wie Yugi Moto auf mich. Das Bild ja, kriege ich nicht aus dem Kopf. So jetzt. Ich finde Konrad Bösherz, ich kann ihn zwar von der Rolle lösen, so in meinem Kopf, aber ich finde trotzdem, die Stimme ist ein Tick zu jung für Amuro, für den Charakter. Findest du, dass man die Stimme lösen kann? Ich versuche es die ganze Zeit und habe es zum ersten Schauen auch immer versucht, aber das fällt mir doch extrem schwer, weil man die Yugi Moto-Stimme einfach so stark im Kopf noch hat. Ja, gut, mir fällt das allgemein ein bisschen leichter, also vielleicht liegt es daran. eine sehr bekannte Sprecherin hier auch noch, jetzt auch ein bisschen länger gehört, Ulrike Stürzenbecher als Frau. Unbekannte Frau. Ja gut, wir haben ja schon den Hinweis rausgegeben, dass man den Film vorher gesehen haben sollte, also werde ich es jetzt einfach Curaçao nennen, auch wenn wir das nicht wissen. Also Ulrike Stürzenbecher ist ja schon eine der bekanntesten weiblichen Stimmen Deutschlands, so würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und sie finde ich in der Rolle deutlich passender als Konrad Bösheits auf Amuro. Finde ich auch sehr gut besetzt und bei Amuro muss ich sagen, ich finde es jetzt nicht gravierend schlimm, aber auch nicht perfekt besetzt, was aber auch natürlich irgendwie schwierig ist, weil man Amuro natürlich so schon so gut kennt durch den Manga, dass man irgendwie länger braucht, um sich da an eine Stimme zu gewöhnen, finde ich. Ja. Das ist auch sowieso das Problem von sowohl Shuichi Akai als auch Amuro. Mit Shuichi Ikeda und Toru Furuya im Japanischen haben wir einfach zwei so ikonische Stimmen, die unnachahmlich sind. Und dieser Eindruck ist einfach vielleicht manchmal auch zu stark, aber trotzdem. Ich finde die Stimme zu jung und zu hell von Konrad Bösherz auf Amuro. Für Hakuba fand ich sie super. In Magic Kaito. Ja, aber nicht mit Konrad Bösherz, oder? Das Bild grell erleuchtet. Was ein schönes Feuerwehr. Ja, genau. Sie schreit vor Freude. Ja, jetzt haben wir wirklich fast 8,5 Minuten Intro gehabt, ja. Ja, erstaunlich. Mhm. The Darkest Nightmare. Uhuhu. Da finde ich aber der dunkelste Albtraum tatsächlich sehr gut übersetzt. Also, da kann man nicht klagen. Ja, einfach wörtlich. Und jetzt haben wir hier in Film 20 auch zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder ein neues Art des Intros mit den Absperrbändern und den quasi Zeitungsschnipseln als Name und den stilisierten Bildern im Vergleich zur einfach nur steinmauerartigen Einblendung in Filmen 18 und 19. Ich habe mich gefragt, was auf diesen Absperrbändern draufsteht, außerhalb dieses Keep Out. Das sind ja offenbar die ganzen Namen von den Produzenten und so weiter. Wird ja am Ende, glaube ich, ein bisschen klar, wo ein Name mal übersetzt wurde oder so. Und Synchronsprecher, japanische. Ah, okay. Man versteht ja nichts und es wird auch nichts untertitelt. Das ist unklar. Am Anfang ist das, glaube ich, immer Kon Edogawa Minami Takayama und dann Moriran. Ja, hätten ja auch wichtige Informationen sein können, die da stehen. Von daher, keine Ahnung. Ja. Ach nee, da ist jetzt Minami Takayama. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob diese Erklärung der ganzen FBI, Sicherheitspolizei und so weiter Leute für einen normalen Zuschauer so ersichtlich ist, wenn man mit Detective Conan noch gar nichts zu tun hatte. Das ist ja doch sehr komplex, das zu durchschauen. Aber da ist die Frage, wie verständlich kann man das nach 90 plus Bänden, 20 plus Filmen machen? In einem kurzen Vorspann. Dafür ist es sehr gut gemacht, tatsächlich. Also man sollte mit Detective Conan schon mal irgendwas oder sich anderweitig informieren, zum Beispiel im Conan-Wiki, wer diese Personen sind, damit man hier ein bisschen Verständnis dafür hat. Auch wenn sie das immer so schön sagt, ja, auch für Neueinsteiger sollte das im Idealfall geeignet sein, man sollte halt nicht mit dem 20. Film einsteigen, ohne irgendwas für ein Vorwissen zu haben. Also ich finde, das kann man als Serienmacher auch irgendwann nicht mehr als Anspruch haben. Nee, ja klar. Und vor allem die Bourbon- und Akai-Geschichte, dazu muss man ja eigentlich auch die ganze Geschichte aus dem Manga noch im Hinterkopf haben. Also finde ich zumindest dafür. Zumindest die scharlachrote Rückkehr dann als Höhepunkt. Ich fand's gut, dass man eben noch die Regie übersetzt hat. Als, Ja, genau. Dadurch wusste ich auch, was da genannt wurde. Ja. Ja. Das Uni-Handy. Sehr schön. Ich frage mich, warum Leute das immer noch irgendwie wunderlich finden. 30 Jahre plus benutzt Gosho das und trotzdem sagen immer Leute, ah, oh, Uni. Sorry. Auf Small Genta. Hauptsache Conan hat auch unbegrenztes Datenvolumen, dass ich da diese Sendung auf dem Handy angucken kann. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie das in Japan ist mit dem Datenvolumen. Ja. Ich auch nicht, keine Ahnung. Aber jetzt wird ja hier der Haupthandlungsort des gesamten Films erklärt, dargestellt. Darf auch in keinem Conan-Film fehlen. Die Expositionsmontage über den speziellen Ort des Films. Ja. Ach so, da spielt das also. Ohne Erklärung hätte ich das nicht verstanden, dass das ein Aquarium ist. Das hier ist der Aquakristall, die Twin Towers, das Lady Sky Schiff, das Iron Lake Museum, das Toto Aquarium. Ja. Wer alle Anspielungen verstanden hat, ist ein wahrer Conan-Fan. Oder die zugehörigen Filme kennt. Was ist eigentlich Conan für eine Kleidung an? Oder alle? Das ist ja sehr interessante Krawatte, fällt mir gerade mal so auf. Warum hat die Frau eigentlich gerade Südwheel und Nordwheel gesagt und nicht einfach Nordrad und Südrad? Wer ist sie denn? Ja, nicht zu vergessen natürlich auch die neue Synchronstimme von Professor Agasa. Wie war es eigentlich für euch? War das von eine große Umgewöhnung für euch jetzt oder habt ihr das so hingenommen jetzt? Ich habe mich ziemlich schnell dran gewöhnt, muss ich sagen. Jetzt, also, tatsächlich, was ja. Heißt, also was heißt dran gewöhnt? Ich habe ihn ja jetzt gerade zum ersten Mal länger gehört, aber ich finde, das geht. Oh, diese CGI. Sorry, aber diese CGI-Leute im Hintergrund. Oh, 3D-CGI. Nervt. Nervt, ja. Allgemein, dieser Film hat ja sehr viel 3D-CGI als einfache Hilfe. Ich fand das jetzt schlimm, die Szene, wo er Professor Agasa den Käfer eingepackt hatte. Das sah so, ich weiß nicht, sehr schlimm aus. Auch wenn vermutlich nichts an die CGI-Fußballer aus Film 16 rankommt. Oh ja. Ja, oh ja. Da haben wir auch einen Audiokommentar zu gemacht, tatsächlich. Das war ein Tiefpunkt. Nee, ich muss aber sagen, die Professor Agasa-Stimme ist doch sehr... sehr schön gewählt, auch tatsächlich. Ich war ja mit Kevin damals im Synchronstudio und wir haben ja tatsächlich dabei zugucken können, wie der neue Agasa eingesprochen wurde. Und da war es schon sehr schön, also sehr, sehr passend, wie ich fand und wie Kevin auch fand. Liebe Grüße übrigens an ihn. Ja, und jetzt hier das alles nochmal so in perfekter Endabmischung sozusagen zu sehen, ist natürlich nochmal schöner. Es ist zwar anders als vorher, weil man natürlich den alten Agasa in Anführungszeichen 19 Filme lang gesehen hat oder gehört hat vor allem und jetzt eine andere Stimme hat, aber ich finde, man gewöhnt sich doch ja recht flott dran. Also es ist zwar eine unbekannte Stimme da, aber man weiß ja, die gehört Agasa. Also. hätte ich jetzt gerade mal noch. Philipp, wenn ihr zusammen, ihr wart ja auch bei der Synchronisation dabei, wegen der Conan-Stimme jetzt hat direkt. Wenn ihr jetzt diesen fertigen Film seht, hört sich das jetzt anders an als in der Aufnahme direkt, weil man ja sagt, dass auch die Stimme von Conan hochgepitcht wird. Ja, dass es sich jünger anhört. Ist schwer zu sagen. Also Tobias Müller, also Conan haben wir nicht gehört. Ach so, habt ihr gleich. Ach so, Nee, okay. wir haben nur ausgewählte Sprecher. Wir waren einen Tag da und haben dann ein bisschen mal hier und da reingehört. Ja, Genau. okay. Aber das ist ja inzwischen auch kein Gerücht mehr, sondern bestätigt von Ja, daher. richtig. Ich hab's gelesen gehabt. Es war jetzt nur mal interessant zu hören, ob man das wirklich so, auch wenn man jetzt live dabei war, ob man das dann wirklich richtig rausgehört hat. Ist Aber es gut, wenn ihr den bestätigt? natürlich Das jetzt. ja, Karin Lehmann hat Ja. es im Ja. Interview Okay. mit malanime.de bestätigt. Dass Conans Stimme hochgepitcht wurde. Ja, okay. Ja. Ja. Ich muss aber, seitdem du, Lasse, immer darauf verwiesen hattest, dass Conans Stimme so unerträglich ist oder so, nicht mehr wirklich passend ist und man ihn besser mal irgendwann ersetzen sollte, finde ich es nach und nach auch immer schwieriger tatsächlich. Also muss ich ehrlich gestehen. Ja, vielleicht hat es doch einfach eine höhere Toleranzgrenze und das wird. Ich meine, es ist ja eigentlich unbestreitbar, dass Tobias Müller das immer schlechter hinkriegt oder dass das mit dem Pitching immer schlechter funktioniert insgesamt. Und Ich meine, es wäre ja schön zu wissen, wie es sich denn anhört, wenn er dann jetzt wirklich mit seiner Originalstimme spricht, ohne nachträgliche Bearbeitung, was die Tonhöhe angeht, ja. Weil auch früher, als er die Serie oder die früheren Filme synchronisiert hat, gut, es liegt zwar jetzt einige Jahre schon zurück, ja, aber da hat er ja auch höher, also tiefer gesprochen, als das jetzt dargestellt wird. genau so, Kevin und ich waren ja auch zu Film 19 da und hatten da tatsächlich Tobias Müller gehört damals. Also da wär mir jetzt aber kein bewusster Unterschied aufgefallen. Also ich finde das dann im Film 1 zu 1, so wie es dann auch im Synchronstudio war, ist natürlich auch schwer zu beurteilen, weil man das nicht so komplett aufs Ohr hat, wie dann zum Beispiel im Synchronstudio und auch eine zeitliche Differenz natürlich dazwischen liegt, ist ganz schwer zu beurteilen. Gut, ihr hattet ja auch schließlich ein Interview geführt gehabt, ja, wo man Ja, genau. auch noch mal kurz reinhören konnte, ja. Wenn wir schon gerade sind, darauf kann man natürlich auch verweisen, wenn man das natürlich noch nicht gesehen hat. Ist eine tolle Sache gewesen. Genau, ja, gerne anschauen bei uns auf youtube.com/connernews. Schön, die Verweise. Den Spruch muss ich mir merken, mit dem Hirn auslüften. Der Meisterdetektiv Kokoro Mori. Genau, jetzt die ganze Polizeihorde, die man auch nicht so wirklich bräuchte. Na okay, doch. Ja, die hat schon eine Rolle in diesem Film. Also mehr als in manch anderen Filmen wieder, wie bei Vergleich. Aber wir sehen ja auch später noch der Konflikt zwischen normaler Polizei und quasi Geheimpolizei. Und das ist ja auch sowas, was man in Con eher selten sieht, das Kompetenzgerangel von den Behörden. Genau, wo ich gar nicht weiß, ob die Geheimpolizei, ich glaube Sicherheitspolizei heißt sie hier, ob das ist ja nicht wirklich eine Polizei, sondern so ein Sicherheitsdienst wie halt CIA oder FBI. Oder Ich wie hätte es soll man jetzt sich mit das dem vorstellen? Verfassungsschutz hier in Deutschland verglichen, weil so Ja, aber die sind ja auch ein Geheimdienst in dem ja, Sinne. aber das Oder ich fand es auch bei Detective Conan, also im Manga oder im Anime schon sehr schwierig, das irgendwo einzuordnen, diese Sicherheitspolizei. Ich kann damit nicht wirklich viel anfangen, um ehrlich zu sein. Vielleicht. Also das, die Sicherheitspolizei, die hier im Film vorkommt, das ist schon eine Behörde mit ca. 2000 Beamten. Die National Police Agency, die ja auch ab und zu mal vorkommt, auch im Manga, die ist wiederum eine Behörde ohne Agenten in dem Sinne, aber nicht das, was hier im Film vorkommt. Das ist schon eine Polizei oder beziehungsweise ein Büro der Polizei mit Einsatzkraft. Okay, und Amuro gehört dann zu dem Unabhängigen oder? Ja, der gehört laut Gosho zur National Police Agency, also nicht zur Polizei, die hier im Film vorkommt. Aber er arbeitet mit ihm zusammen und der Kasami, den wir schon gesehen haben, ist trotzdem sein Untergebener. Irgendwie, scheinbar. Vielleicht wird sich Gosho auch später korrigieren und sagen, ja, nee, Amuro ist auch Teil der Sicherheitspolizei. Das mit dem National Police Agency, was ich mal außerhalb des Manga gesagt habe, stimmt nicht. Was eigentlich mehr Sinn machen würde. Aber muss man mal schauen. Das ist wirklich nicht sehr klar und das muss man sich so ein bisschen zusammenklauben. Aber allgemein gesprochen für die Sicherheitspolizei, das ist schon eine schlagkräftige Behörde. Ja, jetzt haben die Detective Boys auch ihren Part hier im Film. Ihren Gott wichtigen Dank. Part. Ich weiß nicht, geht's nur mir so oder ist die Stimme von Mitsuhiko auch ein bisschen hell geworden jetzt in dem Film? Das also ist ich hatte ein bisschen dunkler in Erinnerung. Hatte ich jetzt tendenziell auch das Gefühl, ja. Ja, fand ich auch nicht so wie in den früheren Filmen, wobei ich das auf früheren Filmen jetzt nicht mehr so genau im Ohr habe, um das jetzt vergleichen zu können. Ja, aber es ist irgendwie anders. Ich dachte sogar vielleicht eine andere Stimme dahinter, aber wenn es die gleiche ist, okay. Weiß nicht, was da passiert ist. Aber eine Umbesetzung dort hätte man ja auch auf jeden Fall irgendwie mitbekommen. Das hätte ja Kase irgendwo kommuniziert, wenn so eine Hauptstimme geändert worden wäre. Ja, doch. Genauso wie es jetzt ja bei Film 21 bekannt ist mit Heiji und Kazuha, wo es ja die Änderung gibt. So, was wir natürlich auch noch erwähnen sollten, ist, dass wir eine Umbesetzung haben bei Wermut, die ja eine Doppelbesetzung jetzt hatte mit Jodie Starling. Ja? Was auch meiner persönlichen Meinung wirklich einwandfrei geklappt hat. Also kann ich wunderbar mit leben, finde ich super gemacht von Kasey. Oder zumindest von dem Synchronstudio. Es war ja wirklich nötig, dass man das irgendwann mal angeht, den Sprecherwechsel. Ja, absolut. Und ich, ehrlich, Victoria Sturm auf Jodie finde ich auch insgesamt war die richtige Entscheidung, diese Rolle nicht umzubesetzen, sondern Wermut umzubesetzen. Ach was? So, Genta stirbt hier übrigens gerade. Ja. Wahnsinn. Vor allem, ich weiß nicht, warum er danach irgendwie bewusstlos ist oder so. Also vom Schock oder wie? Okay. Er ist dann irgendwo aufgeschlagen oder so. Ist dann der Ah, Schreck. okay, ja. Ja. Aber es ist ja nichts passiert. Dank der tollen Rettung. Ich weiß ja nicht, was das hier soll mit Agatha dem Taubenfütterer. Also, Ist halt ein alter Mann, der hat halt solche Hobbys. hä? Ja, okay. Genehmigt. Alles wieder herrlich hier. Der hat halt Kann solche man diesen Film Hobbys. nur so durchaus auseinandernehmen, ey. Entwickelt bald noch einen Apparat, der hier die ganzen Tauben automatisch füttert und so weiter und so fort. Naja. Sinnvoller als irgendwelche Scheren, die nichts weiter können als schneiden. Ja. Oh, war das schlimm gerade. Mit rum. Und die Lippenbewegung, die halt überhaupt nicht dazu passt, weil einmal im Film haben die Japaner eine Lippenbewegung gemacht, die tatsächlich dem Gesprochenen entsprechen. Von der Silbenlänge her. Und dann macht es gleich Probleme. Weil es im Japanischen, sie bewegt ja zweimal die Lippen, weil es im Japanischen Ra, Mu ist. Und im Deutschen ist es halt nur rum. Ro-um. Ruhm. Ja, wie hätte man das anders lösen können? Die Nummer zwei, Ruhm. Ja, gar Ja, nicht. eben. Das kann man in Der Deutschland Rum. gar nicht lösen, aber. Ja, das ist jetzt auch so. Das haben sie ja schon in der Werbung hart gepusht. Von wegen, ah ja, zwei verschiedene Augen und rum ist im Film. Und ja, das ist sicherlich ist diese Frau, die nur in den Filmen vorkommt, bestimmt rum. Weiß man's? Ja, Vielleicht wird's ja dann ne? hier nur in dem Film eingeführt und es ist tatsächlich rum. Ja. Oh, ja. Ich sag mal so, da könnte noch. Die Theorie könnte noch plattgewalzt werden, sag ich mal. Das ist nett formuliert, ja. Aber es teasert ja bis auf den Manga an, dass man, wenn man wissen will, wer rum ist und so weiter, dann auch den Manga vielleicht mal wieder liest, wenn man nur die Filme schaut. Ja, der ist sind weg, oh mein Gott. Das ist so unlustig. Er kriegt aber auch hier sein Fett weg. Die Detective Boys haben ihn ja vorher schon so schlecht behandelt. Oh nein, das kostet so viel Geld. Ach, Professor, sind Sie dumm. Gehen Sie aus dem Weg. Sie haben uns hergefahren. Wir müssen uns jetzt um diese fremde Frau kümmern. Ich fand gut, dass Ai eben gesagt hat, diese Kinder da hinten, als wird sie sie überhaupt nicht kennt. Ja, Conan und Ai jetzt in ihrer Lieblingsrolle als genervtes Elternpaar für die Detective Boys. Ja, es beschreibt es perfekt, danke. Auch Mitsuhiko und Ayumi. Oh nein, es ist Conan. Der wird uns nun wieder Ah, ihr dummen Kinder. Natürlich, wir gehen mit der Wildfremden auf ein Riesenrad. Ah. Bei wem? Bei Conan? Ja, sieht aus wie ein Supermodel. Allgemein, Curaçaos Design und so, finde ich schon ziemlich gut. Und schade, dass das nur im Film vorkommt. Weil ihr Design an sich, jetzt mal abseits von ihrer speziellen Fähigkeit und wie ihr Charakter sich in dem Film entwickelt, finde ich das schon mit der Frisur und auch dieses Bediensteten-Outfit, was sie ja hier anhat, was sie auch in den meisten Fanarts immer anhat, mit der Schleife und dem Rock. Ist alles schon sehr schick. Ich habe ehrlich gesagt noch nie darüber nachgedacht, wie das wäre, wenn sie auch im Manga übernommen worden wäre. Ja, hätte man durchaus tun können, aber die Option ergibt sich dann ja nicht mehr. Naja, abwarten, ne? Es wurden ja schon viele Totgeglaubte wiedererweckt. Kusche hat gesagt, sie ist tot und bleibt es auch, also von daher. Aber vielleicht hat sie eine Zwillingsschwester. Ja, Kura. Sia. Ich glaube nur ein Zwillingsbruder namens Irish. Regel Nummer 1 für Autoren. Sie haben die gleichen Augenbrauen. nie Zwillinge auftreten lassen. Also im Vergleich zu Irish gefällt mir das Design aber deutlich, deutlich besser, ja, muss ich sagen. Ja, definitiv. Also. Ja, Irish war ja... Ja, Ayumi, das ist auch geil. Jetzt, wo du ihn brauchst, rufst du gern Conan an. Ach. Früh übt sich, oder was? Wieso denn eigentlich per Handy und nicht per Detektivabzeichen? Ja, die werden langsam abgelöst, ne? Distanz? Wie weit reicht das Detektivabzeichen? Klappt das nicht? Klappt nicht. Okay. Status. Rotes Auto. Was eigentlich nicht rot sein sollte. Naja. Danke, Anime-Macher. Nicht? Wie soll es denn sonst sein? Schwarz. Ah, okay. Denn Gosho Aoyama hat auch mal gesagt, ja, im Anime haben sie es rot gemacht, aber eigentlich dürfen japanische Zivilwagen von Polizisten, die sie im Dienst benutzen, was Satoya macht, nur schwarz oder weiß lackiert sein. Tja. Das heißt, Sato is living on the edge, würde ich mal sagen. Wird bald verhaftet. Ja, hier, Takagi, verhaften Sie mal. Ja, genau. Von Takagi. Und dann kommt er an mit den Handschellen und sagt sie, nee, sollen wir nicht bis heute Abend warten? Aber... peinlich, peinlich wird das alles. Und das bitte als Conan-Fall. Sehr schön. Ich finde es ja lustig, dass in diesem Arztzimmer einfach diese Matrosen, diese Mitarbeiter da rumstehen. Ja, tatsächlich. Gibt ja sowas wie ein Arztgeheimnis. So. Ich meine, den Polizisten kannst du das ja dann erzählen, aber die Mitarbeiter stehen da auch einfach und, zu. Und dem kleinen Kind, was bei den Polizisten dabei ist. Das war das Schülerpraktikum. Schüler Praktikum, ja. War doch mal im Conan-Fall, oder nicht? Ja. Das Conan der oder so? Weiß ja. Ich nicht mehr. Vor allem das Outfit ist ja auch sensationell von den Angestellten da. Also. Jetzt fragt der Arzt sich dann auch, ja. Was bist du hier eigentlich? Ja? Hat denn eigentlich jemand von euch auch die DVD-Version und beziehungsweise das Booklet und kann dazu vielleicht mal ein paar Worte verlieren? Ja, genau, das Booklet habe ich hier. Also das ist diesmal, na was heißt, diesmal ist es eigentlich ähnlich aufgebaut wie letztes Mal. Zuerst werden die Charaktere, die allgemeinen Charaktere vorgestellt. Da haben wir dieses Mal Rei Furuya oder Bourbon, dann Hidemi Hondo oder Kir, Rum und Jinpei Matsuda. Und dann geht's weiter mit den Charakteren aus dem Film. Da haben wir Curaçao, dann die Nock-Agenten, dann den Yuya Kasami. Und ja, das waren die Charaktere. Und dann gibt's noch quasi so eine Hintergrundstory zum 20 Filme und kein Ende in sich. Da geht es dann so ein bisschen darum, wie das damals mit dem 20. Film war, wie der in die Kinos kam und da ja so ein paar Hintergrundinformationen quasi. Und dann wird nochmal auf das Rätsel von Professor Agasa eingegangen. Und was ich ganz schön finde, dann dieses Mal wird auch erwähnt, im Abspann sehen wir dieses Mal halt ein paar Szenen sozusagen, was nach dem Film noch so ein bisschen passiert. Und ja, das ist dann schon mal ganz schön, wie ich finde. Gibt vor allem in dem Booklet auch noch einen Fehler. Da werden nämlich auch die Nock-Agenten vorgestellt und da taucht Jodie Starling auf. Die ist da mit. Oh nein. Ist mit dem korrekten Namen unterschrieben, aber hat Jodie Starling als Bild. Also Riesling ist richtig aufgeführt, aber Jodie Starling als Bild. Ah, okay, okay. Also Riesling wird dort genannt, ja. Aber das Bild ist falsch. Nur. Oder Jodie ist Dreifachagentin. Sind beide blond? Ah, passt schon. Darf ich noch mal ganz kurz was fragen? Wir hatten ja gerade eben im Café Poirot auch Azusa gesehen. Hatte sie im Deutschen schon mal irgendwo überhaupt einen Auftritt? Also im Anime? Ja. Ja, ja doch. Ist sie? Ja, okay. Ich dachte, die wäre erst in der Serie. Nee, obwohl, stimmt. Nee, stimmt gar nicht. Im deutschen Anime hat sie keinen Auftritt. Doch, doch. Also sie ist einmal hoch in die Detektei gekommen, hat gesagt, hier, da ist so ein Brief für Sie gekommen, Herr Mori. Da war irgendwas. Ich bin mir recht sicher, sie hatte nur, also sie wurde nicht namentlich vorgestellt, aber sie warte auf jeden Fall einen Auftritt. Stimmt, zumindest einen Auftritt, Nee, ich habe einen Denkfehler gemacht. Azusa war ja erst ein Anime-Charakter, bevor Gosho sie in den Manga redesigned und übernommen hat. Sie hat auch in jeder, das ist so nachträglich, das war auch Azusa und die hat irgendwie drei verschiedene Designs im Anime. Aber wir haben sie auch schon im Film 16 mal gesehen, also von daher. Ach okay, also hat sie schon eine Stimme. Ich würde mich immer interessieren, ob sie gleiche ist, aber das kann man hier mir wahrscheinlich nicht beantworten. Ist auch ein unnützes Wissen. Ja. Bleiben wir lieber bei den schönen Szenen aus aller Welt. Ich finde die Szenen ja an sich nett, aber es ist halt wirklich so, als ob man sich nicht schon genug darüber lustig macht, wie viele Undercover-Agenten es in der Organisation gibt. Führen wir hier einfach nochmal kurz drei neue ein. Ich komme da immer noch nicht mit klar, dass man einfach drei neue Undercover-Agenten einführt, nur um sie umzubringen. 2 Sekunden, nachdem sie immer im Bild waren. Die hätten einen Handlungsstrang machen können hier in Berlin. Und dann nur mit Riesling und so ein ganzer Arc, das hätte mir gereicht. Ne? Mit der einzigen Agentin, die auch tatsächlich einen Namen hat, Leona Buchholz. Die anderen beiden haben ja nicht mal einen richtigen Namen. Jedenfalls kennen wir ihn nicht, ja. Ihr Design ist aber auch super uninspiriert im Vergleich zu Curaçao zum Beispiel. Sieht ziemlich generisch aus, die gute Riesling. Spielt aber auch keine große Rolle. Nö, sie ist ja gleich wieder weg. Ja. Weg. Ja, das hast du geschenkt. Hatte ich auch überlegt, aber ich glaube nicht, weil, also, ist ja... Zumindest ein Fernsehturm hat man jetzt im Hintergrund. Ja, genau. Ne. Und ich muss sagen, das sieht auch cool aus, so generell. Schön, dass sich da die Macher dann für Berlin entschieden haben. Naja, das... Sind sie mal hingeflogen, haben halt angeguckt. War der einzige Direktflug wahrscheinlich. Naja, es ist halt die Wahl, welche Geheimdienst man einbaut, ne? Gut, sie hätten auch noch... Sie hätten den Französischen einbauen können, den Russischen. Und dann irgendwie Paris. Im Eiffelturm gibt es ja auch was. Aber Berlin. Das, wo Camel heißt er. Camel schon mal seinen berühmten Fall hatte. Okay. Das machen ja tatsächlich viele Japaner, diese Restaurantparodie von Denny's. Mit einem Einbuchstabenunterschied. Das habe ich schon in ganz vielen Manga gesehen. Ähnlich wie scheinbar ist das so in Japan verbreitet, dass sich das anbietet, dass es über mehrere Manga einfach konstant als Parodie genutzt wird, beziehungsweise als nicht markenrechtsverletzliches Stand-in. Ach ja, richtig, das FBI ist ja auch noch in diesem Film. Gott, hoffentlich haben die was zu tun. Was Sinnvolles meinst du? Ja, ich sag mal so, ihre größte Szene kommt auch in den Credits. Ja. Außer natürlich Akai, aber ich trenne das jetzt mal. Akai vom Rest des FDI. Das war übrigens im Japanischen das erste Mal, dass der neue Sprecher für James Black zum Einsatz kam, weil der alte Sprecher war verstorben und hier in Film 20 wurde er im Japanischen das erste Mal gerecastet. Okay, falls ihr den Film Originalton mit Untertiteln schaut, neue Stimme. Ja, und davor vielleicht Film 18 euch angeguckt habe im Original. Genau. Ja, in Deutschland hat man die Filme auch schon, die Stimmen ja auch schon von Film 18. Ich weiß auch gar nicht, ob das FBI in der Serie so oft zusammen ermittelt. Meistens sind sie ja doch getrennt unterwegs. Oder Conan Naja. Von Jody im Auto abgeholt oder so. Ja. Ja, es kommt drauf an, ne? Also, sie waren ja im Prinzip auch zusammen in dem Fall mit Campbell, den du gerade eben angesprochen hast. Im Banküberfall Das waren sie auch stimmt, ja, das stimmt. zusammen unterwegs. Auch wenn sie sich dann mal aufteilen und der Hauptfall nicht, wo sie nicht alle drei zusammen sind, aber naja, so lange sind sie in diesem Film ja auch nicht zusammen. Und ohne Akai sowieso immer unterwegs, was auch ein bisschen komisch ist, aber na gut. Und wer natürlich auch abwesend ist in diesem Film, Subaru Okiya. Ja, Denn Akai ja. hat offensichtlich, wenn er sich in die Öffentlichkeit begibt und in irgendwelche Konfrontationen, keinen Gebrauch dafür, vielleicht im eventuellen Fall mal verkleidet zu sein. Das hätten sie natürlich auch noch am Anfang im Intro erwähnen müssen, dass Akai eine Verkleidung hat und das hätte dann wahrscheinlich den Rahmen gesprengt. Haben sie gesagt, nee, nee, nee, komm, wir lassen einfach so Das auftreten. ist Spoiler für den Manga. Ist ja grob fahrlässig. Könnte man meinen. Die Szene finde ich aber super. Wieso? Och, weil ich es einfach cool finde, wenn Wermut den blöden Amuro in die Schranken weist und sagt so, ja, laber nicht. Ich habe eine Pistole auf dich gerichtet, beweg deinen Arsch. Und hier ist übrigens das violette Taschentuch aus dem Fall damals mit Pisco. Oh Gott. Ja. Wow. Och, jetzt kommt ja gleich die Szene. Ja, jetzt kommen die ganzen Erinnerungen, kommen Immerhin noch das an diesen Skateboard tollen, tollen eingebaut Film. und Ja. Die schöne Megure-Stimme. Dann können wir uns ja auch im Film 21 darauf freuen. Dass er gar nicht dabei ist. Richtig, der erste Film ohne Yuzo Meguro. Tja. Immerhin ein Pluspunkt, den der Film zwar. Der einzige Pluspunkt, den Film 20 hat, den Film 21 nicht hat. Kein Meguro. Was spielen Sie da für ein Spiel? Ist das Go? Ist das Dreht nicht man da da die einfach? Steine um? Das Ist das nicht einfach das da? habe ich auch gedacht, aber funktioniert so nicht. Nee. Die Steine liegen alle direkt Okay. nebeneinander. Ich habe mich gefragt, ob ich die dumme Frage Stimmt. stellen soll. Ich offenbar keine Ahnung. Sehr Ja, gut. Go Stimmt. soll es ja wohl sein. Das sieht auf jeden Fall so aus, ja. Nicht, dass er Itako noch eine Nachricht hinterlassen hat auf dem Go-Feld. Das wäre jetzt so Fanservice. Nee, aber das ist doch überhaupt kein Go-Brett. Von oben sah es so Go-Steine aus. sind auch. Vielleicht Nee, hatten die aber keins da, ne? im Go, da liegen die Steine auf den Linien, nicht in Feld, in Und den man dreht Feldern die auch zwischen den nicht um, Linien. ne? Die haben die ja von umgedreht, von Und schwarz auf weiß. nee, das sind einfach Perlen quasi im Go. Und Ja, genau, keine. aber deswegen war ich so verwirrt. Na gut, wir wissen es nicht. Vielleicht steht es im Booklet. Genau das. Ah, das ist auch so, das ist die Szene, die ich vorhin meinte mit dem Kompetenzgerangel. Ach, mit dem Kollegen von der Sicherheitspolizei, wie auch immer sein Name noch war. Wir haben ein Recht auf eine Untersuchung. Ja, aber wir sind die Sicherheitspolizei. Her mit dem Fall. Nationale Sicherheit, Sie wissen schon. Gar nichts weiß ich. Die bleibt bei uns. Sie sind alle festgenommen. Und da finde ich das auch Ja. schön, dass die jüngeren Untergebenen von Meguro so wütend sind und er ist so, ja, mir gefällt das auch nicht, aber es gibt hier halt eine Hackordnung, ich werde das jetzt machen, weil er ja auch der Erfahrene ist und kompromissbereiter. Der hat noch seine Karriere im Und sagt Blick. so, Ja, mir gefällt das zwar nicht, aber die Sicherheitspolizei hat nun mal diese Autorität. Ja, also ich glaube, das ist eher so Ist auch ja. von der Richtung her, ja, es gibt sie, aber so eigentlich gibt es sie nicht in dem Sinne, dass sie nicht offiziell gelistet werden als solches. Das ist irgendwie, die Japaner haben da auch ganz komische Sachen, die haben auch irgendwie irgendwelche Reformgesetze, dass alles ein bisschen transparenter sein soll mit den Geheimdiensten und Polizeiabteilungen, also. Es wird in diesem Film insgesamt nicht sonderlich gut rübergebracht für Nicht-Japaner. Vielleicht verstehen das Japaner einfach besser, weil sie die Strukturen ihrer eigenen Polizei besser Ja, mich hat kennen das auch mal als wir. interessiert, deswegen hatte ich mich da mal versucht einzulesen, aber es gibt auch wenig Informationen so im englischsprachigen Bereich, muss ich sagen. Wo es nicht, oder zumindest nicht so klar wird, dass, wie es genau aufgebaut ist, fand ich zumindest. Hier haben wir auch eine große Szene aus dem Trailer. Das Icon aufhält. Ja, und Das. dieses, was das Wiedergeben des Zitats aus der Busentführung. Renn nicht vor Ah, deinem okay. Schicksal weg. Das ist tatsächlich sehr Eins groß, aber. von Gosho Aoyamas Lieblingszitaten tatsächlich. Echt? Okay. Renn nicht vor deinem Schicksal weg. Ich weiß aber nicht, ob Icon im Manga tatsächlich so aufgehalten hätte. Hätte sie wahrscheinlich niemals getan, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Nicht auf die Art und Weise. Naja, überleg mal in der Konfrontation mit Wermut, wie sie da gesagt hat, hier, du gehst da nicht hin, und er sie dann mit der Betäubung, mit der Uhr ausnocken musste. Ah, naja, okay. Ja, gut. Die Detective Force haben auch nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit Ja, rumzutelefonieren oder wie. wie hier auch Sonoko und Takagiso als in Anführungszeichen die starken verbündeten Detective Boys degradiert werden. Ach, hallo Ja. Kia, hoffentlich bist du nicht total verschenkt in diesem Film. Nicht so sehr wie Riesling Das ist und auch Aquavit. bezeichnend. Kia auch neue Stimme im Deutschen, nie vorher vorgekommen, hat aber überhaupt niemanden interessiert, weil Kia in diesem Film so ein unfassbarer Non-Faktor ist. Leider tatsächlich. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie einen größeren Auftritt hat. Ja. Weil sie auch im Manga ja schon so untergebuttert wird. Du hast ja so viele verschiedene Charaktere, ja, die wirklich auch innerhalb der Serie so einen großen, ja, so eine große Rolle spielen, ja, dass du die gar nicht so alle mit Leben füllen kannst da in diesen fast 2 Stunden, ja. Also Das finde ich ja ein bisschen schwierig. merkt man auch am Poster, dass das ein bisschen überladen ist mit Charakteren. Mit den 5 Organisationsmitgliedern dann die Undercover-Agenten, da ist noch das FBI, Detective Boys und Ran noch irgendwie drauf. Kuro schafft es nicht mal mehr aus Cover. Was halt den Film dann irgendwo ein bisschen kaputt macht. Jetzt rückt hier Jin die Zigarette aus. Was der Wodka verboten hatte? Naja, okay, ist in Naja, Ordnung. das hat der Wodka nicht verboten. Er hat nur ihm verboten, sie hier da liegen zu lassen. Die hebt Jin natürlich später nach dem dramatischen Effekt, hebt er sie Als natürlich in der Hälfte pflichtbewusster auf. Japaner, der seinen Boden nicht verschmutzte. Ja, genau. Ich bin zwar ein Auftragsmörder, aber. Was mich an der Szene am meisten gestört hat, ist einfach, dass wenn Jin tatsächlich diesen Verdacht einmal hätte oder hat, dann wird er den auch in der Serie ja nie wieder loslassen. Von daher finde ich das einfach deplatziert. Naja, er hatte ja auch den Verdacht gegen Kier in dem Kaufhausfall mit Ja, genau, den aber roten wenn er jetzt noch T-Shirts. so einen Und Verdacht da hat, hat. und ich meine, wie viele Verdachtsfälle brauchst Ja, du denn noch? gut. Also. Also, ich meine, das ist jetzt hier ja noch ein größerer Ja. Verdacht. Ja, aber Kier Was ist auch danach ja um. im Manga auch nie wieder aufgetreten, von daher weiß man gar nicht, ob sie wirklich noch so freien Lauf hat in der Organisation. Nö, freien Lauf hat sie nicht, aber sie lebt noch. Ja. Ja. Würde ich. Ja, okay. Zumindest bis nehmen zum wir mal an. Rumhinweis. Nehmen wir mal an. Dazwischen liegt ja auch nur eine SMS. Tatsächlich, ja, mit drei Buchstaben. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen so mit den vielen Charakteren, was du vorhin angesprochen hattest, als großen Jubiläumsfilm 20 jetzt, genauso wie bei Film 10, man will halt möglichst viel irgendwie reinpressen, die gesamte Organisation, deswegen muss auch Kür nochmal mit rein, das gesamte FBI und einfach alles, was dazugehört, bisschen überladen. Der Boss hatte übrigens auch schon einen Gastauftritt, ja, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, nein. Und dann führen wir auch noch 4 neue Agenten an und noch auf der Seite der Sicherheitspolizei auch noch einen neuen Agenten. Er hasst Burm. Warum hat er nicht gleich ihm die Kugel in die Schulter gejagt? Jin findet Burm ja richtig scheiße, wie wir ja auch in dem Kaufhausfall sehen. Der hätte doch als erster mal eine Kugel reinknallen können. Hat ja keine Lampe irgendwie vorne hinten dran, nee. Ne? Mit dem Display, ganz was Neues. Old school. Oder neu, je nachdem. Ja, was mich ja in dem Film auch so nach der Hälfte jetzt ungefähr so stärker stört, oder was, ist, dass wir eigentlich keinen richtigen Kriminalfall haben, oder er ist mir einfach nicht aufgefallen. So, wir haben einfach nichts, sondern einfach nur so einen Organisationsfall. Es ist halt kein Mystery-Action-Thriller mehr, sondern einfach nur noch Action-Thriller. Ja, also ich habe ja vorher schon vieles gehört, bevor ich den Film gesehen habe, und mir war klar, dass es ein Organisationsfilm ist, der auch etwas übertriebener daherkommt, aber ich habe trotzdem damit gerechnet, dass wir einen klassischen Fall bekommen, denn ich meine, auch in Film 13 hatten wir auch diesen Fall, oder nicht? War das nicht mit diesem, wo ganz viele Häuser gebrannt haben und so? Das war der Serienmord. Ja, genau, da hatten wir aber so einen Fall. Hier haben wir einfach nichts. Nichts. Aber das nichts. Problem ist, in Film 13 war der Fall strunzlangweilig. Der war ja wirklich furchtbar, der Egal, Serie. Aber ich, ganz ehrlich, hier noch ein Fall. Nee, muss ich sagen, fand ich jetzt die bessere Entscheidung, dass man gesagt hat, nee, man beschränkt sich hier auf Curacao und die Erinnerung, anstatt dass man noch einen Fall einbaut, weil dann wäre es ja noch überladen. Also, da. Eigentlich würde ich dir recht geben, Philipp. Ich hätte eigentlich auch gern Mystery noch daneben. Aber in Film 13 haben wir gesehen, wie schief das gehen kann. Wenn da wirklich so ein unzusammenhängender Serienmord im Hintergrund ist, der keine Sau interessiert, wo alle sagen, ja, schön, mach mal schnell jetzt Organisation, aber hier ist nur Organisation. Und dann sagt man wieder, ja, aber ein Fall wäre auch nicht schlecht. Ja, da, aber ich finde die Variante ohne Fall dann fast eigentlich noch besser als sowas wie in Film 13. Man hätte es dann nicht so überladen müssen mit den ganzen vielen Charakteren. Und die Sache ist, man weiß ja eh schon, die drei neuen Charaktere sind ja ausgelöscht. Und der andere Filmcharakter wird es auch nicht schaffen in dem Sinne. Von daher ist die Spannung, die gegeben ist, einfach nicht wirklich da. Also schon natürlich. Aber man weiß ja, das ist halt ein Filler-Film. Und da kann nichts Weltbewegendes passieren. Von daher. Aber dann, Philipp, dann ich muss dir recht geben, aber dann ist die Frage ja, ob man da nicht generell auf Filme mit der Organisation verzichtet. Ja, wäre ich ehrlich gesagt stark dafür. Ich auch. Ich mein, aber wir haben ja diese schwarze Organisation, die du im Manga sowie auch in der Serie, was ja vom Manga entspringt, verfolgst. Ja, und wenn du dann irgendwelche auch Jubiläumsfilme, ja, was jetzt auch ganz groß ist, dann einen Film hast, was mit der schwarzen Organisation spielt und du hast die ganze Zeit im Hinterkopf, es bringt dich in der Handlung nicht weiter und das ist eigentlich total sinnlos, was da jetzt alles passiert, weil es hat keine Auswirkung auf meinen weiteren Verlauf, dass ich im Manga lese oder auf die Handlung, auf die ich warte. Deswegen eher doch die Meinung, dass man auf solche Filme doch eher komplett verzichten sollte. Und dann klassisch wirklich dieses Mystery und Thriller drin hat, ja. Weil das ist von allen Arten der Filme, sei es jetzt irgendwie stärker mit Romanze oder mit Kid, bei den Organisationsfällen ist diese Tatsache von wegen, dass man weiß, Filme beeinflussen den Status quo der Serie nicht. Ist es am schlimmsten mit den Organisationsfilmen, gerade mit Film 5 ging ja noch, weil das war relativ zahm, aber gerade mit Irish so. was ja perfekt zur Bourbon-Handlung im Manga kam, wo man so halt so zwei Agenten, die jetzt gerade irgendwie so halb undercover sich annähern, und in Film 13 hat man komplett Bourbon ausgespart. Das hat man ja fast schon religiös nicht erwähnt, Bourbon. Wohingegen man hier jetzt rum erwähnt in dem Film und das zum Teil davon macht. Aber trotzdem, diese ganze Sache mit Irish so. Das ist halt... Ich kann da zustimmen. Ich wäre auch dafür, dass man eigentlich eher auf Organisationsfilme verzichten soll. Die sind ja schon sehr selten, aber... Ich muss auch dazu sagen, wenn wir dann einen normalen Fall haben ohne Organisation, so wie beispielsweise bei Film 19 oder so, dann finde ich den Fall ja an sich, könnt ihr auch natürlich nachhören in den ganzen Audiokommentaren, auch nicht besonders spannend. Ist halt ein Fall da, aber... Ja, der 19. Film ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil da war auch nicht wirklich ein Fall. Also, ja, okay, auch bei früheren Filmen, aber... Die Fälle sind ja an sich auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei, um so zu sagen, aber trotzdem noch schöner als so ein Organisationsgeballer, sage ich mal. Das ist, finde ich, irgendwie sinnlos. Also, Nonsens. Ich finde, Film 18 hatte einen super Fall. Einen super Kriminal-Mystery-Fall. Das stimmt. Da stimme ich zu. Und dann haben sie trotzdem das FBI, Subaru und Masumi noch gut unterbekommen als Special Guest Characters in den Filmen, die nicht immer regelmäßig auftauchen. Und also auch eine höhere Ladung Action natürlich, ne? Ja, Film 18 hat vieles richtig gemacht. Und ja, Film mehr 20 Film 8, vieles falsch. Mehr Film, ja. Vor allem, man hat ja das Budget dafür, ja. Und zum einen kann man ja diese Zeit, die man in so einem Film hat, so viel nutzen, was man so machen kann, wenn man sie alleine im Manga oder was Anime angeht, wenn man sich freut, ja, wenn man solche schwierigen oder wenn man die Fälle da hat, die wirklich länger gehen und doch um einiges kniffliger sind, ja, da freut man sich auch, wenn man die dann über 2-3 Kapitel geht oder auch länger oder auch Episoden. Und hier hat man dann wirklich fast 2 Stunden, die man füllen kann damit, ja. Und da muss ich sagen, dass in den letzten Filmen doch ziemlich mau war, was die Fälle anging. Obwohl ich jetzt auch zugeben muss, dass Film 18 natürlich super war, ja. Hat mir sehr gut gefallen, aber das hat jetzt hier zumindest in den letzten 2 Fällen wirklich zu kurz gekommen. Ach ja, übrigens, ich glaube, gerade eben die Szene mit Kokoro war seine letzte Szene hier im Film. Ach ja, und ich habe es vorhin vergessen zu erwähnen. Ja, der schläft ja jetzt in seinem Auto hier, ne? Ja. Ich hab's auch vergessen, Film zu erwähnen. Kia sehen wir auch nicht wieder. Ist dann verblutet. Ich glaube, das FBI ist auch schon durch. Und wir haben, ich meine, wir haben noch ein bisschen unter 50 Minuten. Ja, wie ich sagte, einfach alle hineingeworfen und irgendwie mal auftreten lassen, aber dann auch nicht wirklich handlungsrelevant. Das macht halt dafür auch ein bisschen... Was mir jetzt auffällt, im Gegensatz zu Bourbon, der immer so mal rumläuft und hier und da was macht, Akai ist ja jetzt bis jetzt, seit dem Intro, fast komplett, eigentlich komplett abwesend, ne? Oder hat sie Rocky ja verkleidet? Habe ich da jetzt schon mal... Ja, er ist gerade noch am Curry kochen und ist jetzt auf dem Weg. Genau. Und bringt das gerade zu Agatha rüber und dann macht er sich auf den Weg zum Riesenrad. Wo er als nächstes auftritt, denke ich mal. Oder wo war das nächste Mal? Werden wir gleich sehen. Vitamin B. Seid dankbar. Das haben wir auch noch ihre Rolle. Ja, die hatte ihre Finger auch überall in jedem Geschäft. Ihr Konzern. Ja, naja. Wie sagte sie nochmal im Manga? Ich habe keine Absicht, in das Familiengeschäft einzusteigen. Dafür nutzt sie es aber ziemlich aus. Ich glaube, ich habe da im Audiokommentar ausführlich meine Meinung zu abgegeben, dass ich finde, das hätte man ruhig Sonokos Mutter Tomoko übergeben können, diese Rollen, wo sie im Fernsehen auftritt und was präsentiert für die Firma. Hat es, glaube ich, gesagt, ja. Genau. Oder jetzt. Ach ja, richtig. Man braucht ja auch noch, weil wir hatten in diesem Film noch nicht genug, was reingeschoben wurde. Ich bin ja immer ein sehr großer Freund von der Shinichi Ran-Romanze. Aber dass man jetzt wirklich auch noch das hier reinbringen musste. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Also ich meine, ich finde die beiden als Paar ja super. Und das ist einer meiner größten Motivationen, die Serie zu gucken. Aber das musste in diesem Film jetzt auch nicht sein, nur um irgendwie Ran und Sonoko noch in die Gefahrenzone für später den Klimax zu bekommen. Bestimmt, weil es irgendwie ein Trailer drin war oder nicht. Und dann muss man sie auch noch mit reinbringen. Ja. Das ist so ein typischer Filmmoment auch, genauso wie das Agatha-Rätsel, eben, dass es diesen Der Shinichi-Moment gibt. Shinichi-Anruf muss drin sein. Und jetzt haben wir natürlich noch, ich habe im Hintergrund die Ansage gehört, er ist hier. Ja, oh, das ist auch so typisch Film, dass er irgendwo in Ja, der Nähe ja. sein muss und oh. Ja, begeben wir uns mal in Gefahr, wo später der Action-Klimax hinkommt, Ja, dass Con genau. noch mal mehr Motivation hat. Aber als erfahrener Conan-Leser weiß man auch schon, da wo diese ganzen unbeteiligten Charaktere hingehen, da wird es am Ende dramatisch. Alle gehen zum Riesenrad oder dann ins Aquarium. Oh, da passiert was. Ja, wo auch sonst. Auch eine sehr praktische Stromverteilung in diesem Park für den späteren Action-Klimax. Aber Wermut in Aktion, das finde ich immer schön, denn Wermut ist toll. Ja, da stimme ich dir zu. Ja, das. Also, da Das war ich echt sprachlos. ist eine V5 Osprey, wenn ich Ja. mich nicht irre. Ein Flugfahrzeug, was zum Stand 2016 und ich glaube heutzutage ein Gerät ist, was nur ans Militär geliefert wurde bis dato. Ja, das ist also nicht wie der Kampfhubschrauber oder so, das kann man irgendwie vielleicht noch im Privatbesitz oder von irgendwelchen Firmen sich umrüsten lassen und kriegen. Nee, das ist ausschließlich ein Militärfahrzeug. Also wenn sie das nicht irgendwo von der Militärbasis der USA in Okinawa oder so oder wo auch immer, die haben ja viele Militärbasen in Japan. Die US-Amerikaner. Und wenn sie das da nicht irgendwo geklaut haben, dann wird das Den schon. haben die sich privat bauen Ja. lassen und er ist ja schwarz markiert, er taucht auch nicht auf dem Radar auf, schwarz lackiert, so, Ja. also. Richtig. Es gibt auch niemanden. Das ist so. Wie war das nochmal? Ich glaube, Stirb langsam 5 war das auch so, wo ein Kampfhelikopter in der Innenstadt von Moskau rumgeballert wurde. Und da alle, und alle gesagt haben: Ja, hä, gibt es da keine Luftraumüberwachung in der Hauptstadt dieses Landes? Ja. Muss man sich halt fragen, ne? Welche Motivation hat man dazu gehabt, dann so ein Gefährt auszuwählen? Ja, ich glaube, das hat wahrscheinlich auch was mit dem Klimax zu tun, mit den speziellen Motoren der Osprey. Film 13 recycelt, ne? Ja. Ja, da Sorry. kommen wir ja noch zum Finale, wie dreist recycelt das ist. Ja, hier sicher, Geheimpolizei. Luftraumüberwachung, Fragezeichen, anstatt Riesenrad zu fahren. Ja, So mal aus echt. Freizeit, ne? Irgendwie vom Riesenrad kommen. Irgendwer sollte das doch bemerken, dass ein Militärflugzeug in dem Luftraum rumfliegt. Ungenehmigt. Ja, die haben doch so ein schickes Schiff. War da nicht irgendwas in einem vorherigen Film? Ja, ach, auch dieses Missverständnis mit Sonneko und so, dass sie die Detective Boys aus Versehen auf dasselbe gesperrte Rad wie die Sicherheitspolizei schicken. Das ist verboten am Rudel, sagst du nicht nein. Ja, Sicherheitspolizei, er darf das. Ja. Da kann er sich ja aber schön Das ausweisen. habe ich ja auch gerade Rey gedacht. Furuya, Ich Sicher Sicherheitspolizei. muss ja gerade für eine Da steht so Geheimorganisation Wermut. was machen. Ach so. Ja, da steht so Wermut um die Ecke. Ah, interessant. Fragt Jin später, Burben, wie bist du da reingekommen? Ja, ich habe meinen Ausweis von der Sicherheitspolizei gezeigt. Ich habe mich reingeschlichen. Naja. Bezüglich verbotene, Ei ist im TV-Special auch Auto gefahren, von daher, ja, lassen wir das mal außer Acht. Stimmt. Seitdem sage ich dazu nichts mehr. Er hat auch so ein. Nein, sie hat Wermut auch in dem Kaffee so ein Hightech-Fernglas. Und da stört sich auch niemand dran. Ist ja keiner da. vornehmen, dass die Höhlen und Sehen vergeht. Soweit ich das mitgekriegt habe, im japanischen Original sagt er tatsächlich, dass er sie foltern will, bis sie das ausspuckt. Stimmt, hatte ich glaube ich auch im Kopf. Ah ja, ist ja fast das. Deswegen ist er mir auch im Gedächtnis geblieben, der Typ, der foltern will. Kasami. Haben wir schon mal über seine Altersfreigabe dann wohl nicht zugelassen. Ja, in Deutschland. Haben wir schon mal über seine Stimme gesprochen eigentlich? Ich meine nicht, oder? Ich finde sie auf jeden Fall sehr passend. Ich fände die fast sogar noch besser auf. Das finde ich eine passendere Amore-Stimme noch als die tatsächliche Amore-Stimme. Ja. Kann man nicht mehr ändern. Könnte man beim nächsten Mal schon, aber. Vielleicht ja. War das auch ursprünglich so geplant, aber dann ist bei der Kase, haben sie das auch so sehen, die Namen vertauscht auf der Liste. Welche Liste? Ach ja, stimmt, da gibt's ja keine. Hatten wir eigentlich im deutschen Anime eine Akai-Stimme? Ja, mehrere. Ja. Da war auch mal Uwe Jelinek dabei da, Tobias Kluckert hat ihn auch mal gesprochen. Jetzt ist es doch okay. Der Akai aus der Busentführung, oder nicht? Genau. Ja, seine erste, die auch schon bei Film 18 im Einsatz war. Also, ja, so viel war in Film 18 nicht, aber... Okay. Ja. Finde ich auch nicht unbedingt die passendste Stimme, aber ich finde sie trotzdem sehr gut. Wie spricht sich gerade, ne? Also gut finde ich sie nicht, sehr gut, dann... Drama, Baby! Und hier haben wir jetzt auch endlich das, was Gosho Aoyama haben will. Die Rivalenkämpfe wie in Gundam zwischen Amuro Ray und Akai Susei. Der Fight, den wir gleich sehen werden, ist aber tatsächlich relativ nice. Außer, dass die auf einem Riesenrad kämpfen, wo sie die ganze Zeit runterfallen können und verrecken können. Später, wenn sie dann runterfallen und einfach auf den Wartungsgängen kämpfen, das ist ja nicht mehr so. Weil da sind Geländer und sowas relativ sicher, da können sie sich ordentlich auf die Fresse geben. Aber da oben ist halt viel zu gefährlich, um irgendwas zu tun eigentlich. Bin froh, dass es jetzt wenigstens wieder eine Bomben gibt. Gab's ja so selten in den Filmen. Aber das Riesenrad bewegt sich doch auch noch, oder nicht? Und dann noch darauf rumzutouren, in der Höhe, genau. Ist noch mal gefährlicher. Und jetzt gibt's auch noch Feuerwerk dazu. Phaito. Ja, allein diese Laufanimation auf diesem bewegenden das ist ja nicht mal richtiger Boden, das ist ja sogar ein Leiterding. Krass. Ja. Ich würde mich daran klammern und hoffen, dass ich nicht runterfall. Ja, wir sind ja auch keine FBI-Agenten, also haben da keine Ausbildung. Stimmt, für. Oh, das war aber ein sehr guter Wurf, ein sehr weiter Wurf. Ja, wenn Amoris jetzt nicht aufgefangen hätte, wäre er einfach tot gewesen. Ja, der wäre einfach komplett durchgefallen. Weil Burm Akai richtig, richtig scheiße findet. Und sagt, hier, du bist FBI-Abschaum und hier, du bist verantwortlich für den Tod von meinem Freund. Und hier, die Proportionen in dem Shot von den Fallen gerade eben hat überhaupt nicht gestimmt, aber egal. Wallrun, natürlich. Kabam, bam. Das ist mein... Die Teil des Kampfes mag ich auch lieber als den anderen. Weil sie jetzt Boden unter den Füßen haben, oder? Ja, aber auch, weil es jetzt so hin und her geht, gleich auch den Punch, wie er ihn ans Geländer nagelt. Ah, das hat einfach... Sich einfach das richtig, richtig fertig machen. So ja. Vollkommen sinnlos. Das Blut läuft ja schon überall runter. Und die stehen auf der gleichen Seite, Gottverdammt. Gott sei Dank haben wir diesen 6-jährigen Jungen, der uns wieder auf Linie bringt. Naja, okay, fairerweise muss man sagen, Akai hat ja auch die ganze Zeit gesagt, ey, lol, sollten wir nicht mehr vielleicht noch was tun wegen dieser Frau, die vielleicht eine Lockliste ausplaudert, die alle Agenten auf der Welt gefährden könnte? Ja, aber Amuro war, ja, Amuro ist halt dumm. Das ist halt wirklich. Amuros Motivation ist halt richtig schlecht in diesem Film. Im Manga hasst er Akai auch irrational, aber da macht er wenigstens keine blödsinnigen Moves deswegen. Noch nicht bisher. Wie zum Beispiel auf einen riesenrad sich einen Faustkampf zu gefangen. Ja, das ist einfach fürs Jubiläum und ich bin mir sicher. Ich meine, eigentlich ist die Szene ja auch schon cool mit dem Feuerwerk und so. Und ja, sie gehen ja. sich da richtig auf die Fresse und so. Und das ist ja vermutlich auch das Einzige, was zum Beispiel auch, wenn so Leute fragen, warum Nick Gosho solche Szenen abwehrt, er kriegt das Skript ja auch nochmal vorgelegt, der findet das halt auch einfach cool. Und dann sagt er sich halt ja auch, ja, man hätte es ja aber auch auf einem Dach hier machen können. Da gibt es ja noch mehr Gebäude in diesem Vergnügungspark, wo die sich auch hätten kloppen können, oder nicht? Ja, die hätten einfach vornherein irgendwie. Wenn, dann gibt es erstmal eine Verfolgungsjagd unter dem Feuerwerk, wo Akai sagt hier, ich muss weg und Amuro sagt, komm zurück und dann verfolgen die so ein bisschen und steigen da runter und dann kämpfen sie. Aber ich glaube, wenn die Leute, die Produzenten, Gosho das Skript vorlegen und dann fragen, ob das alles in Ordnung ist, dann wird Gosho nicht sagen, nee, das ist zu unrealistisch hier auf dem Riesenrad, sondern es geht ja um die Action und die Produzenten haben ja sozusagen freie Hand und Gosho hat ja auch genug zu tun. Ich denke, er wird nur darauf achten, ob das alles so mit seiner Handlung, die er so geplant hat, konform geht. Und selbst die drei Nox und so weiter, die jetzt hier noch aufgetaucht sind, jucken ihn ja Ja, nicht weiter. stell dir mal Also. vor, der wird sagen, ja, das ist mir zu viel Action. Dann sagen sie, aber guck dir mal die 20 anderen Filme an, die wir bislang hatten. Da war jetzt keine Action drin. Oh, ach so, ja. Ja, aber ich war der Meinung, mal gehört zu haben, da hat er irgendwie ein Interview geführt im japanischen Fernsehen, wo er dann auch gesagt hat, so am Anfang von seiner Zeit, dass er alles, was er macht, wirklich auch auf realer Basis entwickelt, ja, wo er dann gezeigt hat, dieser Moderatorin, wie er zum Beispiel diesen hermetisch abgeriegelten Raum macht, indem er jetzt mit diesem Tesafilm diese Tür schließen kann, ja. Und das einzige wirklich Science-Fiction-mäßige Element, wo da drin ist, ist einfach diese Schrumpfung mit dem Apoptozin, wo Gordon Ja, eben klein geworden aber ist, da, ja. ja, aber das, da muss man auch trotzdem sagen, das stimmt, aber er nimmt ja natürlich trotzdem irgendwelche Tropes oder so der üblichen Erzählung rein. Wie zum Beispiel, ich meine, er benutzt ja auch Chloroform im Manga Das ist richtig, ja. und Schalldämpfer. Und Schalldämpfer sind nicht leise und Chloroform betäubt dich nicht. Von daher sind das auch schon so Mystery-Sachen, was nicht realistisch ist in dem Sinne, was halt innerhalb von Fiktion die Suspension of Disbelief nicht unbedingt bricht. Suspension of Disbelief brauchen wir natürlich trotzdem, selbst in einer vergleichsweise realistischen Serie wie Conan, für solche Sachen eben, aber ja, das mit dem oben auf dem Riesenrad, Ja, das kann man ja machen, ne? Also, es ist zwar sehr ja. unwahrscheinlich, dass Nein, sie Philipp, das das so. kann man eben nicht machen, Mann. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es genauso klappt, aber Hut ab. Es wäre einfach noch besser gewesen, wenn die beiden da oben kämpfen und dann kommt Conan einfach an der Außenseite des Riesenrad hochgefahren mit seinem Ja, Skateboard genau. und sagt, ey Leute, wir müssen mal was tun. Und Alter dann sind die alle da oben Schwede, auf dem Fahrer der ja. Riesenrad. Das wäre geil. Ist auch nicht viel schlimmer als irgendwie in Film 4, wo er da auf der Achterbahnlinie geslidet ist mit dem Skateboard. Das hat halt Ja, Tropic gelernt. ja. Und Film 4 ist mein Lieblingsfilm, ne? Aber das ist trotzdem super dumm. Diese eine Szene. Ach ja, richtig. Apropos super dumm. Dieses Ganze mit dem Gehirnimplantat und den Farbanordnungen, damit sie sich, was der Schlüssel zu ihren Erinnerungen ist. Hust. Also, nee, ja, Suspension of Disbelief hin und her, das ist einfach saudämlich. Also, sorry, das finde ich einfach nicht cool. Das finde ich auch nicht irgendwie spannend. Als Mist. Das ist ja jetzt gerade, Con hatte jetzt quasi diese Aufklärungsszene in Anführungszeichen A. So funktioniert das also. Ja, nee. Das finde ich nicht. Hat mich nicht. Seit wann arbeiten eigentlich Wermut und Gin so dicke zusammen? Also das war mir im Manga auch nicht so bekannt, aber na Doch, gut. klar. Auch hier Heilo Zentralklinikum sitzt ja Wermut öfter mal hinten bei Gin mit Ah drin ja, okay, das im stimmt. Porsche Aber und seit der ganzen Bourbon-Sache machen die doch eher getrennte Ja, Dinge. weil Wermut mit Bourbon Ja, unterwegs ist. weil Wermut ja Bourbon zugeteilt ist eben. Ah, auch gleich, jetzt kommt auch eine Szene, die ich dann wiederum cool finde. Positiv Nämlich, cool oder negativ cool? doch, die finde ich tatsächlich positiv cool, denn jetzt erstmal Vietnam-Flashbacks. Hättet ihr mir kein Implantat einsetzen können, was nicht so weh tut mit der Erinnerung. Ja, sie freut sich über das Feuerwerk. Naja. Ja. Viele bunte Lichter. Jetzt die Szene. Hör auf! Nein, ach, ja, jetzt hör ich auf. Da kommt ja erstmal noch diese Szene. Ach du Scheiße. Ja, diese Szene, die hat mich richtig abgefuckt, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Also erstmal das Outfit von Kurosawa geht schon. Das hab ich mir auch gerade gedacht. Okay, Pluspunkt. Okay, auch die kurzen Haare stehen dir, Mädel. Okay, gebe ich dir. Aber riesiger weißer Raum, ja. Oh, interessante Stelle auch. Lass ihn, wir sind clean. Jetzt komm. Weißer Raum, Es ist Ghost in the Shell, es ist Evangelion, Ich muss sagen, früher kamen die ganzen Informationen und Nachrichten und so weiter auf die Handys der Organisationsmitglieder immer vom Boss und mittlerweile irgendwie rum, hier, rum, da. Na, okay, lass sie machen. Ich meine, ich hätte ja nicht mal was dagegen, wenn. Ich hätte ja nichts mal was dagegen, wenn es irgendwie ein Anruf von rum wäre oder so. Aber halt diese Szene, jetzt hier Matrix-mäßig sind wir auch noch unterwegs. Es ist halt. Also, dann habe ich auch richtige Probleme, rum zu verstehen. Ich habe gar nicht richtig verstanden. Ich muss wirklich konzentriert zuhören, herauszuhören, was er sagen will. Weil so verzerrt war. Kurosawa, heb meine Laune und mach Kasami fertig, bitte. Ich meine, es ist ja schön, ne, dass in der gesamten Detektiv-Con-Universum, dass sich das so in diesen, da die Serie jetzt schon über ein Jahrzehnt jetzt auch schon fast läuft, ja. Dass sich das technisch schon ein bisschen angeglichen hat, ja, wenn man sich alle überlegt über USB-Sticks und diese Disketten, ja, oder Handys, aber das fand ich dann halt schon echt ein bisschen übertrieben. Ich meine, in Death Note haben sie es ja auch irgendwie hingekriegt mit L, dass es irgendwie so ein Standbild mit verzerrter Stimme ist, auf dem Monitor. Das war doch auch effektiv, das hätte man doch auch machen können, wo da irgendwie, da kann auch meinetwegen Number Two Room stehen, wenn sie das unbedingt haben wollen, so wie das da war, aber so ein Matrix-Raum. Also. Dieses Rotorengeräusch, ja. Ja, das war übrigens die Szene, die ich ganz cool finde. Kurosawa, wie sie Kasami ausschaltet. Das ist schon ziemlich nice und jetzt befreit sich auch. Zack, zack, Handstellen ab, Waffe entladen. Ich bin kompetent. Das fand ich auch sehr cool mit ihren ganzen Fähigkeiten und so weiter, dass das mal ein bisschen zum Vorschein kommt. Wer stört? Lange nicht gesehen, Wermut? Die sehen sich gerade gar nicht, oder? Oh. Ja. Na, Aufgabeln. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aufgabeln. Aufgabeln wie ein UFO-Catcher-Preis. Ja, das habe ich ja vorhin angesprochen, dass ich Kurosawas Charakterdesign cool finde, abgesehen jetzt mal von ihrem Charakter-Arc. Ja, dass Kurosawa sich quasi auch entscheidet, ach, die Kinder, die sind ja eigentlich ganz nice und so und die waren mal nett zu mir. Das heißt, ich glaube, ich bin jetzt mal gut. Übrigens, oh, run the program. Das ist ja sogar halbwegs korrekt in Englisch. In der Kinofassung stand da, glaube ich, noch run a program. Was irgendwie so ein bisschen, naja. Ach ja, das habe ich noch vergessen. Kommt ja vielleicht gleich aber nochmal. Wie sie Matsuda für Amuros Backstory nochmal aus dem Grab gezogen haben, finde ich absolut furchtbar. Absolut furchtbar. Ja, Amuro kann Bomben entschärfen. Er kannte Matsuda. Und es ist, kann man den Charakter, das war ein cooler Charakter für einen Fall. Für diesen sehr spezifischen Fall war er sehr toll, war auch sehr wichtig für Sato und so. Ah, aber dass man den Charakter nicht in Ruhe lassen kann, sondern für Amuro ausgerechnet noch, für den Schmock, den noch aus dem Grab zerren muss, das finde ich, das ist halt. Also so abgrundtief schlimm fand ich es nicht, aber deplatziert fand ich es auf jeden Fall. Es ist halt super unnötig. Ja, auch so ein bisschen noch den Charakter noch mit reingeworfen hier in den Jubiläumsfilm. Ja, weil wir sind hier auf dem Riesenrad. Das Element haben wir ja recycelt von einer Stadt als Geisel. Dann nehmen wir jetzt auch mal Matsuna. Damit Aoyama das Skript absegnet, weil es sein Lieblingsfall ist oder nicht. Ja, das ist sein Lieblingsfall, ja. Herr Aoyama, du kannst als Keyframe nochmal Matsuda im Hintergrund zeichnen. Ha, klingt ja eigentlich schon verlockend. Ja, wie gut, dass das ein separater Stromkreislauf ist, sodass das das einzige Gebäude mit Strom ist, zu dem alle Leute hingehen. Hoffentlich kommt keine schlimme Sache auf dieses eine Aquarium zu. Als ob die keine Handytaschenlampen und so weiter haben, wie lange das hat. Nö. Einfach nach Hause fahren. So, jetzt guck das an. Ja, das war gerade ihr Moment, wo sie entschieden hat. Nee. Organisation. Nette Kinder. Nee, Fakt ist, I'm out of here. Und das ist Rums Wermut, die er ausgewählt hat, ja? Ich meine, Wermut ist jetzt auch nicht die loyalste, aber und das, weil ein paar Kinder nett zu ihr waren, als sie, obwohl sie ihr völlig fremd waren. Da kann man jetzt vielleicht auch sagen, ja, aber Wermut macht doch das auch nur, weil Ranzi ihr das Leben gerettet hat und so. Das finde ich aber trotzdem ein bisschen was anderes. Aber. Also ja. Das mit der Gondel da rausheben, also das habe ich nicht verstanden. Warum man das machen muss. Ja, möglichst wenig ja. Aufsehen erregen. Bevor man das ganze Riesenrad klaut. Also. Ich muss dazu sagen, theoretisch, ja, das gute Idee. Ich meine, ja, theoretisch gute Idee, weil das ja ein Moment ist, wo sie sehr isoliert von der gesamten Polizei ist, die sie ja gefangen hält. Da ist sie ja ziemlich isoliert, das heißt, ja, okay, gute Idee in Theorie, aber wirklich die Osprey mit der UFO-Catcher-Kralle und dann hebt man die Gondel raus. Ah. Finde ich jetzt auch blöd, dass er jetzt Jin jetzt weiß, oh, da ist ein Kind drinne und dieser Typ. Ja, egal. Ach ja. Korn und Kasami sind jetzt tot. Aua. Ja. Oh. Da wird auch nichts passiert sein. Ja, Suspension of Disbelief hin oder her. Nee, der Fall war mir auch ein kleines bisschen zu tief. Ab sofort übernehmen jetzt die Detective Boys den Kampf gegen die schwarze Organisation. Ja. Mit dem Taubenfütterer Agatha. Ach, herrlich. Oh, ach nein, die Szene habe ich auch vergessen mit Curaçao und Aibara. Oh nein. Erstmal Aibara, super gefährlich. Super dumm, dass sie überhaupt auf diesem Geländer steht. Allgemein sehr dumm von ihr. Und jetzt kommt. Ui, das ging aber schnell. Ach, wie schön, Halberer. Vielleicht wusste sie ja gar nicht, dass du Mitglied der Organisation bist. Das hättest du vielleicht mal nicht ausplaudern sollen, wenn sie vielleicht ihre Erinnerung nicht wiedergehabt hätte. Ich habe keine Ahnung. Warum ich willst weiß du mich, nicht, was ich mache. Warum willst du mich retten? Weiß ich nicht so genau. Meine Erinnerung ist vielleicht zurückgekehrt, aber an meine Charaktermotivation kann ich mich nicht erinnern. Aber ich warum ich die Organisation mal. Verraten will? Ich weiß es nicht. Jin ist hier, du weißt doch, was das bedeutet. Ja, dann weißt du aber, was es bedeutet, jetzt die Organisation zu verraten, oder? Stimmt ich lass dich eigentlich. Doch los. Jin, ich habe die Gondel nur verlassen, weil ich Sherry gesehen habe und deswegen habe ich sie kurz umgebracht. Deswegen musste ich den Treffpunkt verlassen. Sorry. Ach ja, das ist na gut. Das macht Sinn, Kurosawa. Danke. Onkel Kokoro, wo ist der denn eigentlich? Moment, nicht mehr da. Ja. Der kriegt von alledem nichts mit. Was, ein Kind? Noch ein Kind? Was soll er sich denn dabei denken, ey? Oh, ich dachte schon Amuro geht drauf. Und Conan und die Detective Boys sind alle in diesem Riesenrad. Genau. Und Kasami. Nein, Kasami darf nicht sterben. Er ist der wichtigste Charakter in diesem Film. Detective Conan einfach vorbei nach diesem Film. Tja, Pech gehabt. Alle verreckt. Ja, Conan und Chianti auch fast ein bisschen verschenkt in dem Film, auch wenn sie nie so viel zu tun hatten. Schauen wir noch Film 20 oder Film 13? Moment mal. Außer ihre generelle Tendenz von wegen, dass Chianti sagt, oh, ich bin so geil aufs Töten gerade. Und Conan sagt, ich auch. Haben sie ja nicht viel gemacht in diesem Film. Und jetzt dürfen sie hier nochmal das MG betätigen. Das durfte in Film 13 noch Wodka machen. Aber in Film 13 durften Korn und Chianti immerhin auch noch snipen. Das dürfen sie nicht, deswegen kriegt Wodka hier die ausfahrbare Kralle und den Infrarotbildschirm. Und Chianti und Korn kriegen das MG. Alles so unnötig. Beziehungsweise Korn kriegt das MG. Überzieh sie mit einem Kugelhagel. Oh. Wie lange hat jetzt Akai eigentlich da mit dem Gewehr rumgemacht? Jetzt auch schon seit gefühlt 20 Minuten. Ja. Und jetzt? Ah ja, Connors Brille geht verloren. Akais Nachtsichtfernrohr für das Sniper-Rifle geht kaputt. Ups. Hoffentlich gibt das keine Probleme. Dass sich das Heilbrau immer ja, bitte nicht die Ja, das wäre vollkommen um. Egal. Das, ich meine... Also so gut kennst du die jetzt auch nicht. Ich meine, ja, generelle Abneigung dagegen, dass Leute von Jin umgebracht werden, kann ich verstehen. Aber, eigentlich hätte ich auch so halberer. Ja, mach du mal, ich hau ab. Ja, auch das. Curaçao kann sehr gut springen, das haben wir überlebt. Nicht gemerkt. Wir brauchen ihn noch für den Manga. Sprachlos. Oh, hat man jetzt aber tiefe Einblicke auch gehabt bei ihr. Find's gut, dass ihr einen Rock zerrissen habt. Moment, ich muss mal zurückspulen. Ich will auch nochmal diese Szene nachher sehen mit Rum und diesem Verhörraum. Ja, genau. Mach mal ein paar Screenshots für mich. Ja. Nein. Ihr habt ja auch nicht auf sie gezielt. Ihr habt doch nur auf Curaçao gezielt. Wie gut Jin hier auch wechselt von einer Operation, wir holen ein Organisationsmitglied da raus und wenn das nicht klappt, töten wir sie zu. Ey, lass doch einfach mal diese Polizisten auch alle töten. Ich weiß gar nicht, was er da hat mit der Sicherheitspolizei. Naja, okay. Ja, na gut. Auf die Erklärung bin ich gespannt. Was ist... Das ist mir jetzt auch gerade erst bewusst geworden, wie simpel er einfach mal den Plan gewechselt hat. Ja, Curaçao ist tot. Ja, bringen wir die Polizisten auch noch alle um. Das ist... Gott sei Dank hast du so ein gutes Gehör, Akai. Sein Glück hat er immer zwei Visiere dabei. Ah, diese Betonung Amuro ist immer... Den Spruch fand ich aber gerade geil. Hast du das Gewehr nur, weil es schick ist? Was wir auch gerade gesagt haben. Mach da auch mal was. Oh, diese stählerne Krähe, das klang im japanischen Original bestimmt auch deutlich natürlicher und cooler. Wenn wir nur irgendwie für meine Scharfschützenaktion die Möglichkeit hätten, Licht zu machen. Ja, wenn wir die Möglichkeit hätten, genau das zu tun, was Colin kann, dann... Ja. Haben wir da nicht irgendwie schon mal sowas durchgezogen? Mit Licht und Scharfschützen? Moment, jetzt wo du es sagst... Ja, weil Con kann auch nicht schießen, weil erst muss Bourbon die generelle Form leuchtbar machen, damit Con in den Ball schießen kann, um es zu erleuchten, damit Akai snipen kann. Damit auch alle drei ihre Rolle haben. Ichigenno Sniper? Nicht ganz. Auch wenn dieser Einsatz von dem Con Main Team jetzt eigentlich schon ziemlich geil ist. Das fand ich auch mit das Beste am Ende, weil wir so diese typische Con-Musik, ich weiß gar nicht, ob wir die über den Film irgendwo mal hatten, kam mir jedenfalls nicht so bewusst vor. Aber also, hier am Ende perfekt. Also grandios. Ja, das finde ich auch. Nicht grandios. Also, es gibt ja auch eine Hommage-Szene in Film 21. Mit einem vorherigen Film. Da akzeptiere ich, okay, das ist schon so lange her, das ist Hommage. Aber dass sie hier zwei Filme später diesen Klimax mit dem Leucht-, mit dem Feuerwerkfußball und dem Snipen nochmal wirklich fast exakt kopieren. Und halt kombinieren mit dem Finale von Film 13. Also das finde ich, also... Das ist halt super dreist. Hauptsache Jin hat jetzt eben nochmal Akai gesehen, auf dem Infrarot-Ding. Ja, aber die Form ist so... Das Linksschütze. Die Form war so... Ja. Die Form war so anonymisiert, das hätte man nicht. Kenne ich einen guten Sniper? Nee. Einer, der Linksschütze ist? Ja, das... Naja, ich glaube nicht. Kenne ich einen, der lebt? Außer mich selbst. Sagt Wodka auch so. Ah, ein guter Scharfschütze, der mit links schießt. Bist du das vielleicht selbst? Ich stehe ja gerade neben dir, du Depp. Es fehlt nur noch Sato, wie sie aufs Riesenrad schaut und denkt, oh nein, nein, okay. Ja. Meinst du da? Und weil es, ja, und weil es als Motivation zum Überleben und die Kinder zu retten nicht reicht, rollt das Riesenrad natürlich auch noch auf den Ort zu, wo alle Besucher des Aquariums wegen dem Stromausfall hingegangen sind. Unter anderem Sonoko und Ran. Das weiß Con zwar nicht, aber trotzdem. Macht das Riesenrad nicht noch einen Schlenker? Oder rollt es einfach nur gerade los? Ah ja, ich glaube, das rollt einfach nur gerade los. Es rollt über den Parkplatz über Kokoros Auto. So vorne über die Motorhaube. Ja, so, was, habe ich was verpasst? Ja, genau. Ja. Knapp vorbei, ah. Ah ja, Jin, früher hattest du noch gewartet, bis diese Leute auch tatsächlich tot sind, außer bei Shinichi. Und bei Akemi, da bist du auch vorabgehauen, mit, weil du, nachdem du ihr in den Magen geschossen hast. Aber naja, gut. Vielleicht ist das auch nah dran an Jins Charakter, aber. Sponsor, ja. Oh je, seine Hosenträger. Oh, im Himmelswillen. Auch wenn die Szene insgesamt dumm ist, finde ich jetzt gleich diese Szene mit Amuro und Conan und Akai, der Sprung auf die andere Seite des Riesenrads, eigentlich schon ganz cool auch. Na, wie Akai Con hier aufhängt, ist schon ziemlich cool. Oh, das arme Aquarium und die Fische, ey. Das hätte es sein müssen. Es ist nur ein Film, es ist nur ein Film. Nach einer wahren Begebenheit. Oh nein, nicht. Das Riesenrad rollt direkt in die bedrohte Artenausstellung. Ja, genau. Mit der Schildkröte von der Familie Suzuki, wo der Diamant am Ende noch angebracht wird, oder was? Nein, Moment, das war ein anderer Fall. Ich sehe einfach auf dem rollenden Riesenrad jetzt noch laufen, ey. Tja, von Amuro gelernt, ne? Und als wenn es noch nicht genug gewesen wäre, dass man die Hosenträger wirklich bis zur Belastung der Glaubwürdigkeit irgendwie ausgenutzt hat, müssen sie ja jetzt auch unbedingt noch den Fußballgürtel nochmal einbinden in seiner blödesten Form, nämlich dem aufblasbaren Fußball. Dem Riesenaufblasbaren, das ist auch so... Ja, weil der Riesen... Also ich finde Fußballgürtel ja cool, aber der aufblasbare Ball, wie der in den Filmen genutzt wird, ja, ist halt... Also ich meine, seht euch das nochmal... Dabei bin ich, ist es nicht eigentlich nur so, dass er immer einen nur drin hat in seinem Fußballgürtel? Ja. Eigentlich, und wenn er dann einen benutzt hat, ist dann also entweder das oder das? Nee, das variiert manchmal. Ah, dieser Sound von der Maschine, geil. Denkt er niemand an die Kinder? Ah, so dramatisch. Klatsch. Und der gesamte andere Ton setzt aus, außer der Klaviermusik, um uns zu sagen. Aber davon abgesehen, wie, das Licht ausgeht. Wie Curaçao hier stirbt, das ist eigentlich schon ziemlich, das ist an sich schon ziemlich traurig. Das stimmt auch. Jetzt auch gleich Haibaras Reaktion ist auch angemessen. So einfach blankes Entsetzen von dem, was sie gerade gesehen hat. Alle applaudieren, ja, Curaçao ist tot. Ne? Wo wir schon bei richtig gelandet. War das schon, Olli, mit dem Japanischen? Ja, genau, das haben wir vorhin schon gesehen. Ich wollte euch aber nicht unterbrechen. Und zwar ist das hier bei der Blu-ray, das ist jetzt an der Stelle, wo das Riesenrad quasi gerade ja auf das Gebäude zurast und dann Conan das mit seinem Gürtel festhält. Und dann macht er das halt fest und dann guckt er halt und dann passiert dann quasi an der Stelle bei der Blu-ray ist es bei 1 Stunde 43, 25. Da sagt er dann, Tamanai, es hält nicht an. Also das Tamanai ist halt noch in Japanisch. Das fällt halt wenig auf, aber so tut auch dem Film keinen Abbruch, aber ist mir trotzdem beim ersten Gucken aufgefallen. Aber der Abgang mit der einsetzenden Musik war schon relativ badass. Ja. Das stimmt schon. Das sah das jetzt ganz gut relativ aus. Nett. Ja. Und natürlich Bees mit einem ihrer besseren Songs am Start in den Credits. Warum geht jetzt eigentlich das Licht wieder? Ich dachte, da wäre jetzt alles in die Luft geflogen. Wermut hat das ja nicht in die Luft gehackt, die Stromversorgung, sondern gehackt. Ja. Also haben sie das wahrscheinlich Counter gehackt. Mit der Diskette von Itakura, das war das Programm dafür. Ja. Oh, japanische Untertitel, ausgeschriebene Untertitel in Japanisch und Credits tatsächlich in dem Film. Zumindest hier bei meiner Anime-on-Demand-Fassung. Toll. Das haben wir auch nicht immer in Kon-Filmen. Die deutsche Übersetzung fehlt noch, aber na gut, man kann nicht alles haben. Ja. Ja. Jetzt kann man es wenigstens mitsingen, ja, auf Japanisch. Der Song heißt übrigens auch Die Welt wird in deiner Farbe erstrahlen, was ja auch zu dem Thema des Films mit dem Delfin ist, was Curaçao eben den kriegt, die Fehlproduktion, die halt keine Farbe hat und sich das aussuchen kann. Versteht ihr wegen, weil Schwarz und Weiß und Organisation und Seiten aussuchen, Farbe wählen. So. Ja, und tatsächlich animierte Szenen im Outro. Hatten wir das vorher schon mal? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Sind da jetzt eigentlich diese Leute gerade aus der Gondel rausgeholt worden? Ich dachte, die wären leer gewesen. Ja, nur von der einen Seite. Ja. Die andere Seite war ja für Besucher noch offen. Ich hasse dich. Aber dass die das nicht abgekriegt haben, da bei dem ganzen Beschuss da. Wir sind leider zu spät, Jody. Ah, Mist. Ich bin auch hier. Herr Shinichi, warst du jetzt im Riesenrad oder nicht? Ach, die beiden. Immer diese Beziehung. Ach, wie rede ich mich da heute wieder raus? Wie ein neuer Fall, den ich lösen muss. Nein. Aber ich sehe auch ganz glücklich aus. Das ist übrigens dasselbe Auto, was Wermut im Film 13 hatte. Auch recycelt. Frechheit. Da ist Kier. Und Kiers Blick sagt... Du hast gelogen. Aber Kiers Blick ist auch so schön. War ich jetzt ernsthaft nur im Film in die Schulter geschossen? War das jetzt meine einzige Rolle? Das hat sie gerade durch den Blick gesagt, ja. Ja, das saß sie sich mit dem Gesichtsausdruck. Das wäre so ein gutes Meme. Ja. War das tatsächlich meine Rolle? Echt jetzt? Echt jetzt, liebe Produzenten? Das Loch hier in meinem Arm. Du musst mir das die ganze Zeit mit meinem Taschentuch zuhalten, ja, hallo. Ich könnte hier übrigens noch verbluten, ja? Kann das mir jemand versorgen? Na, das mit den Autos, muss ich sagen, das hat mir gut gefallen. Jetzt im Absparen, dass sie da jetzt noch so lang düsen. Stimmt, ja, das ist jetzt... Weiß ich auch nicht, das machen sie ja in... Spoiler, das machen sie ja in Film 21 auch noch, dass sie quasi so Realfilm-Versionen von den Szenen im Film haben. Tatsächlich. Und hier auch mit den Autos, dass sie damals cinematisch über die Highway brettern. Hat sich wahrscheinlich Gosho dann gesagt, ja, wenn nur im Abspann, wenn da diese Autos sind und ich die fahren darf, eins davon würde ich fahren. Oder? Hat er das noch schnell eingebaut. Ja, am besten ja, den Bus. Ja, würde ich auch auf jeden Fall fahren wollen. Aber Aoyama, Sie können doch Amurus-Wagen fahren. Den habe ich auch als Privatwagen. Warum soll ich den fahren? Ich will hier, wir haben hier Filmbudget. Sperrt und mal diese verheizen. Straße. Wortwörtlich auf der Strecke. So, hier Helikopter und Drohnen. Mach mal Sticker-Aufnahmen. Jetzt geht's hier an den Start Tokyo Drift. Recycle mal alles von älteren Filmen, damit ich dieses Auto fahren darf. Spart mal beim Schreibprozess. Ja, ihr seid ja nicht so geil wie die ausgebildete Profikillerin beim Dartspielen. Ihr habt noch keine Feinde, auf die ihr zielen müsst. So läuft das dann. Aber insgesamt jetzt, was auch in diesem Epilog-Szene jetzt ist, mal wirklich zur Abwechslung mal, ich weiß, ich habe jetzt nicht alle im Kopf, aber sonst sind die Epilog-Szenen wie in den Folgen ja auch eigentlich immer so eine, dass der Film auf einer kleinen lustigen Endszene endet. In den meisten Filmen. Aber hier ist es mal wirklich dementsprechend, was gerade passiert ist, auch eine eher traurig-fröhliche Stimmung. Also auch so ein bisschen fröhlich, dass Ran hier jetzt sagt, hier so, aber sie war wirklich mit euch befreundet und so. Also so eine halb fröhliche, aber eben auch eine angemessen traurige Atmosphäre. Und Gosho durfte ja nochmal ranzeichnen am Ende, in diesem einen Shot. Und Ran darf mal wieder eine schöne, nette Mutter sein für die Detective Boys. Das ist der wahre Duellkampf von Ran und Halberan. Nicht um Conan oder Shinichi, sondern wer bessere Mutter für die Detective Boys ist. Es ist vorbei, ja. Ja, schade, dass wir den Film jetzt nochmal so zerpflücken mussten. Ja, ich muss mich auch... Ich habe jetzt hier eine Anmeldung an die Mahnfassung noch gerade. Den Teaser. Ja, ich auch, ja. Den kleinen Trailer zum Der Film auf 21. der Blu-ray nicht enthalten ist, ja. Wo man hier nochmal die neue Stimme von, was war's? Ich glaube doch von Heiji zu hören ist, ja. Ja, ich möchte mich auch nochmal entschuldigen, jetzt wo der Film vorbei ist. Ich habe vielleicht ein kleines bisschen so meinen Frust sehr offensiv und stumpf hier rausgelassen einfach, aber das. Es war verdient. Es ist einfach so dumm. Alles in Ordnung. Und es ist auch nicht cool. Das ist ja das Problem. Wenn es wenigstens noch cool wäre, teilweise aber auch gerade, zum Beispiel diese Sherry-Szene mit Curaçao, wo sie da hängen und sie hält sie so fest und so, war ja auch mega unnötig insgesamt für den Film. Ach. Ja, genau. Schlusswort. Kommen wir noch zu einem abschließenden Fazit. Wie fandet ihr denn den 20. Jubiläumsfilm? Also ich fange direkt an, ja. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich den Film jetzt nicht nochmal mit euch sehen wollte, dann hätte ich den wahrscheinlich nicht mehr angerührt, ja. Deswegen war es eigentlich noch recht schön, dass man mit euch zusammen den Film nochmal ansehen konnte, mit euch diskutieren konnte. Aber wie gesagt, ich werde den Film jetzt nicht mehr anfassen, weil es einfach... Aus den gegebenen Gründen, die wir jetzt in den letzten 2 Stunden jetzt gründlichst vorgetragen haben, werde ich den Film nicht mehr anschauen und definitiv einer der letzten Plätze von meinem Ranking belegen. Kein Kommentar, siehe oben für mein Fazit. Genau, ja. Ich würde mich dem so weit anschließen. Ich finde den jetzt auch nicht den allerbesten Detective Conan-Film, um so rum zu sagen. Eher doch tatsächlich ganz unten mit dabei. Nahe 10, Film 10 tatsächlich. Also ich weiß nicht, ich kann dem nicht viel abgewinnen. Paar gute Momente sind dabei, aber für einen Detective Conan-Film ist es nicht das. Wenn ich mir einen Detective Conan-Film angucken möchte, dann gucke ich mir einen anderen Film an und nicht diesen actiongeladenen Organisationsfiller, der es ja im Großen und Ganzen war. Also das muss man sich nicht antun, finde ich. Also da. Ja, ich weiß gar nicht, was ihr alle so habt. Also irgendwie, fand den Film 20 jetzt eigentlich gar nicht schlecht. Ja, nee, also wirklich, ich fand, ja, es sind viele Charaktere sind auch aufgetreten und irgendwie die Story fand ich jetzt auch spannend und ja, also ja, klar, dass es übertrieben war. Gut, das kennen wir halt, dass die Organisation halt absolut nicht so dargestellt war, wie sie halt sonst ist, aber ja gut, das kennt man halt auch schon von Film 13 und ich finde auch, das passt halt nicht, aber ansonsten, ja, wie gesagt, fand ich den Film eigentlich nicht so schlecht und ich glaube, ich würde ihn mir auch nochmal angucken. Holika, sie sind raus. Was, Tommy, Was? was? Ja, okay, dann glaube ich, dann gehe ich schon mal. Ich sag nichts mehr. Also ich würde mich auf jeden Fall auch in den Bewertungen hier anschließen. Also er hatte Momente, die waren cool, aber es waren halt wirklich nur Momente und die kann man an einer Hand abzählen und ja. Keine Ahnung, insgesamt war das ein recycelter Film 13, der mir auch schon nicht gefallen hatte. Und ich fände es besser, wenn man die Organisation generell aus den Filmen raushalten würde. Und ja, ist auf jeden Fall mit in den Top 3 der schlechtesten Filme, wenn es nicht sogar der schlechteste ist. Ja gut, ja, wir sind dann auch am Ende des heutigen Audiokommentars angekommen. Ich hoffe, ihr hattet viele interessante Eindrücke, wie wir diesen Film fanden. Und ihr könnt auch gerne in unsere anderen Audiokommentare reinhören. Ich habe ja schon am Anfang darauf verwiesen. Ich verweise auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Ihr könnt uns finden: conninwiki.org, conninforum.org, conninnews.org, twitter.com/conninnews, facebook.com/conninnews, instagram.com/conninnews, youtube.com/conninnews und auf iTunes sind wir als Conincast zu hören. Da könnt ihr uns gratis abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und Olli war schon vorher raus, oder wie? Ja, okay. Wahrscheinlich Oh schon, ja. nein.